sein Dämonenauge funkelt und sein Schattenriss verdunkelt das Gemach, schwillt immer mächtiger und wird immer grabesnächtiger. Und aus diesen schweren Schatten hebt sich meine Seele nimmer, nimmer, nimmer, nimmer, nimmer. Ende von Der Rabe von Edgar Allan Poe.